Nummer 10. Haben Sie starke Kopfschmerzen? Können Sie nachts nicht schlafen? Dolodin Extra hilft Ihnen. Mit Dolodin Extra vergessen Sie die Schmerzen und schlafen ruhig. Die ganze Nacht.